Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Oliver Gassner und wir haben mal wieder was für die Playlist How to AI heute mit dem Thorsten Ising aus dem schönen Paderborn bzw. Schlangen. Aber wenn ihr Angst vor Schlangen habt, dann merkt euch einfach Paderborn. Hallo Thorsten, wer bist du und was machst du? Morgen, Oliver. Morgen da draußen. Ich bin Thorsten Ising, Berater für digitale Kommunikation, Online-Marketing und Social Media. Habe diverse Lehraufträge da draußen, arbeite für Kunden über die Dachregion hinaus und natürlich auch in der Dachregion in der strategischen Konzeption, in der Analytik für ja, die Entwicklung von Kommunikationskonzepten. Begleite Menschen, Unternehmen, Organisationen dabei, ihre Kommunikation effizienter und professioneller aufzustellen. Das ist im Grunde die Zusammenfassung dessen. So, Leute, bitte nochmal zurückspulen und mitschreiben. Also die Kurzfassung davon ist, wenn es irgendwie digital ist und kommunikativ, dann fragt mal erstmal Thorsten und dann notfalls sagt er euch, nee, dazu habe ich keine Lust. Aber im Wesentlichen ist Thorsten sozusagen die digitale Kommunikationsallzweckwaffe. Also egal, ob es irgendwie ums Balancing von irgendwelchen Anzeigen geht oder ums Aufnehmen von Podcasts oder. Ihr seht ja schon, ne? Da ist da ganz anders unterwegs als ich. Ich nehme hier mit der Logitech Webcam auf, nachdem ich mit dem Ton von dem Headset nicht happy war. Und so weiter und so fort. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen, bevor wir natürlich zu unserem schönen KI-Thema kommen, und zwar zum Thema KI und Podcasts, wollte ich vielleicht nochmal eine kleine Kurve drehen, weil was ich an deiner Biografie ja besonders spannend finde, ist erstmal, du kommst jetzt, hast weder irgendwie Digitalkram studiert, noch Kommunikationskram studiert, noch sonst irgendwas. Also nein, ist schon sonst irgendwas, aber. Sondern kommst beruflich aus einer ganz anderen Ecke und hast auch noch eine Schleife durch die Fußballkommunikation gedreht. Lass uns da mal so ein bisschen reden, weil das fand ich vor allem bei unserem gemeinsamen Pizzabesuch, fand ich das ganz spannend, was du da. Die können wir jetzt natürlich hier nicht alle erzählen, ne? Aber das fand ich doch ganz spannend. Erzähl doch mal, wo kommst du beruflich her? Weil ich finde das immer ganz spannend. Sehr gerne. Also auch um das zu relativieren, ich bin nicht ganz neu in dem Segment an sich. Also seit 25 Jahren, ich habe letzte Woche Freitag die Urkunde meiner örtlichen Industrie- und Handelskammer bekommen, habe ich mein Gewerbe eingetragen. Also seit 25 Jahren bin ich auch gewerblich unterwegs. Aber ursprünglich komme ich tatsächlich aus einer anderen Ecke. Meine Eltern waren damals der Meinung, dass Computer brotlose Kunst sind. Wird sich Also nicht durchsetzen, ne? wird sich Also. nicht durchsetzen, nein. Und Bart Simpson hat ja irgendwann auch nee, es war gar nicht Bart, es war Homer, irgendwann in einer Folge gefragt, Internet, gibt es den Scheiß immer noch? Ja, tatsächlich wäre das so eins zu eins zu paaren mit der Meinung meines Vaters früher. Ja, also bin groß geworden in einer Handwerkerfamilie und dort war Handwerk so der goldene Boden, den es da draußen gibt. Du musst halt was schaffen, Junge. Irgendwas muss da draußen gemacht werden mit deinen Händen und dann ist es auch ein ordentlicher Beruf. Und ich habe mich immer für Computer interessiert. Schon sehr früh, damals so diese Computer, Commodore Plus 4, C16, C116, C64 und sowas, hatte ich halt alles am Start und im Hinterhof von irgendwelchen Gebäuden oder in Hinterräumen von Kneipen haben wir damals die Disketten getauscht. Du kennst das, wir haben Programme geknackt und haben unsere Intros davor geschrieben und sowas und ich war Ach, ihr wart halt das. jung. Du warst aber nicht Ja. für den German Cracking Service, oder? Von denen hatte ich immer nur die. Also es gab so ein paar Sachen, die da auch gelaufen sind. Ja. Ja. Und ich war halt relativ jung zu dem Zeitpunkt, ne, als ich mich für Computer intensiver interessierte. Und dann gab es eben auch die Orientierung in Richtung dieses Jobs. Aber ich war in der Schule nicht unbedingt derjenige, der sich durch die beste Noten herausgetan hat. Und vor allen Dingen nicht durch meine Leidenschaft für die Fächer, die dort, ja, rausgetragen wurden. Ich habe mich ja lieber tatsächlich um Computer gekümmert und konnte deswegen relativ gut damit umgehen. Und meine Berufswahl war dann eine, die vielleicht interessant klang für mich. Und das war Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Ich sollte halt was Ordentliches lernen und bin dann hier Bei einem örtlichen Nahrungsmittelproduzenten in Paderborn, man kennt ihn bestimmt, Stute Nahrungsmittelwerke, groß geworden quasi in der beruflichen Welt, habe mich aber die ganze Zeit weiter auch um Computer gekümmert und habe meine Kunden bedient. Nebenbei, bis es dann, früher ging das ja noch so mit Shared Services. Ich habe dann Hardware gekriegt oder so, anstatt eine Rechnung zu stellen. Und irgendwann musste ich aber eine Rechnung stellen können, ja, weil die Kunden einfach zu groß wurden. Und dann bin ich gewerblich angetreten, 1999, und habe mein Gewerbe gegründet, habe nebenbei halt immer noch für Arbeitgebende gearbeitet. Habe dann lange Zeit erst noch in diesem Segment versucht durchzuhalten, habe da einen tollen und ordentlichen Auftrag bekommen, bei einer Agentur anzufangen. Nebenbei hatte ich ein Ehrenamt beim SC Paderborn. Ja, und bin in der Agentur gewesen, bei der Intermoves AG, damals in Paderborn als Oberflächenentwickler, und habe nebenbei gearbeitet für ein Institut für einen technologischen Transfer, Wissenstransfer in der Kommunikation, und bin so zum Deutschen Institut der Normung und so, habe da ein paar Normen mitgeschrieben für den Austausch von XML und EDIFACT-Nachrichten und sowas. Es war wirklich spannend. Und habe nebenbei noch Journalismus studiert, Fernstudium, und hatte mein Gewerbe. Und dann habe ich auf ba dieser Basis erstmal weitergearbeitet. Beim SC Paderborn hat sich das dann irgendwie ein bisschen größer entwickelt, weil 2004 war diese Dotcom-Blase geplatzt. Ja, da ging es vielen Unternehmen wirklich an die Substanz, und ich wollte ja weiterarbeiten. Ich hatte ja keine andere Wahl, ne? Ich meine, man hatte Familie gegründet, ich war verheiratet, Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch nicht da, aber irgendwie war es notwendig, dass man sich über die nächsten Jahre halt auch noch ein bisschen sicherer aufstellt. Und dann wäre ich eigentlich auf dem Sprung gewesen, die Stadt zu verlassen und zu einem anderen Arbeitgebenden zu gehen. Nach Hamburg oder nach Köln stand damals auf dem Programm. Angebote waren da. Und dann gab es ein Angebot vom SC Paderborn, fest einzusteigen. Und bin dann als Fernbeauftragter und Marketingleiter quasi da als Assistent der Geschäftsführung beim SC Paderborn angefangen und habe da dann einige Zeit lang festangestellt gearbeitet. Das war aber auch ganz schön anstrengend. 2006 kam meine Tochter, und nachdem ich dann relativ wenig freie Zeit hatte, bin ich in Elternzeit gegangen. Meine zweite Tochter war das, 2000 ist die erste geboren. Und ja, dann hat das sich tatsächlich so ergeben, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr zurück, und bin dann in die im Grunde Teilselbstständigkeit, in der Teilselbstständigkeit geblieben. Ich habe mich dann noch für einige Jahre fest verkauft an Agenturen, und aber bin mit der Spezialisierung auf die sozialen Medien dann tatsächlich auch das geworden, was ich heute bin. So lässt sich das in wenigen Worten beschreiben. Genau. Also die Storys, also jetzt Assistent der Geschäftsführung SC Paderborn klingt jetzt eigentlich so mittelspannend, ne? Aber die Storys, die erzählt euch Thorsten dann nach dem zweiten Bier. Also Ja, da gibt es noch ein paar. keep it coming genau. Also die nehmen wir jetzt hier nicht offiziell auf. Ich sage nur Klammer auf Mallorca, Klammer zu. Ja, da gab es halt einiges, ne? Ich war Chef für Ja. Missionen auf diversen Trainingslagereinsätzen oder eben auch bei der Aufstiegsfeier 2004, 2005 mit am Start. Also da gab es schon was zu erzählen. Genau, also wir weisen nur darauf hin, dass nicht nur Fußball trainiert wurde da. Nicht Definitiv. von mir, ich muss hier ja nicht mitspielen. Ja, genau, du sowieso nicht. Genau. So, jetzt ist ja eine deiner großen Leidenschaften und auch Teil deines Angebots, dass du podcastest. Da gibt's eben den Social Media Schnack. Den du machst, wo du auch länger mit Leuten redest und ein bisschen fokussierter thematisch als ich, eben im Wesentlichen mit dem Schwerpunkt Social Media. Und wir haben uns ja vor ein paar Wochen, ein Wochenende lang mit ein paar anderen Leuten, naja, eingesperrt ist nicht ganz richtig, aber im Prinzip, ne, das sehr intensiv miteinander verbracht. Wir waren schon zwischendurch, ordentlich auch noch an der frischen Luft. Und da hast du ein paar Sachen gezeigt, die du an der Schnittstelle von Podcast und KI machst. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, Thorsten, du musst unbedingt hier mal in How to AI kommen, damit man mal sieht, weil das habe ich nämlich bisher, klar, es wird immer gesagt, ja, und dann kannst du ein Transkript machen, und kannst du dieses machen, und kannst du jenes machen, ja. Aber in der Art, wie du das machst, auch mit einem eigenen GPT, so habe ich das bisher noch nirgends dargestellt gesehen und habe gedacht, das könntest du uns mal erzählen. Gerne. Ja, shoot. Also so nach dem Motto, wie ist da dein Produktionsprozess, wenn du podcastest? Ja, da gibt es verschiedenste Wege. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass generative KI ein tolles Werkzeug sein kann, wenn du es genau für solche Zwecke einsetzt. Und ich versuche immer einen relativ guten Weg für den Einsatz von Tools zu finden, der genau das eben unterstützt. Die Einfachheit und die Effizienz. Bei so einer Podcast-Geschichte oder wie bei allen anderen Produktionsgeschichten auch, gibt es die unterschiedlichsten Steps und in diesen unterschiedlichen Schritten gibt es für mich auch Tools, die mich dabei unterstützen können. Und das sind natürlich, also es fängt bei mir an mit Riverside FM, Online Recording Studio, was mir die Möglichkeit gibt, so wie wir jetzt über Zoom mit Gästen zu sprechen, den Ton aufzunehmen, das Bild aufzunehmen, eine ganz normale Recording-Software erstmal und auch, so wie bei Zoom ja auch, dass wir die Möglichkeiten haben, die Spuren voneinander getrennt aufzunehmen. Das war für mich so vor ein paar Jahren der größte initiale Vorteil. Damals gab es das bei Zoom noch nicht und die Qualität bei Riverside war wirklich spannend. Und war in Ordnung. Dazu ist dann einiges mehr gekommen. Ja, automatische Tonverbesserungssysteme, diese Erkennung von Pausen, von Ums und As und sowas, die dann durchaus rausgefiltert werden konnten. Und mittlerweile ist es aber auch ein komplettes Schnittstudio. Ja, man kann also auch schneiden. Da gibt es ein paar spannende Dinge, die ich dann für mich tatsächlich einsetze. Erstens die automatische Transkription. Das heißt, es wird automatisch Sprache zu Text verwandelt und diese Sprache zu Text bedeutet für mich, ich kann eine komplette Datei runterladen. Das ist erstmal nur ein charmanter Vorteil, können viele andere Tools auch. Aber es ist eben innerhalb dieses Tools. Ich muss nicht noch ein extra Tool benutzen dafür. Ebenfalls ein Vorteil ist, dass es diese SRT-Schnittstellen mit angibt, die unter anderem für YouTube, für die Kapitel und für die Timestamps gut sind. Das heißt, wir könnten rein theoretisch dieses Audio-File direkt mit einem Timestamp versehen und den Kapitel sortieren, benennen und sowas. Mittlerweile gibt es automatische AI-Notizen. Das heißt, die generative KI bietet auf der Möglichkeit des Transkriptes sofort ja, die Remarkable Points, also die Dinge, die man mitnehmen könnte, die Kernaussagen aus diesem ganzen Audio-File und eine Zusammenfassung noch zusätzlich. Das heißt, du könntest ein theoretisch on the fly durch die generative KI Shownotes generieren, die du dann wiederum in den Podcast mit und in die Podcast-Beschreibung mit integrieren könntest. Das finde ich relativ cool, aber es geht eben auch noch weiter. Es geht bei Riverside kannst du auch auf Basis des Texttranskriptes suchen und schneiden, was auch ein Vorteil ist. Ja? Das heißt, du suchst nach bestimmten Worten, weil mein Gast dann sagt, nee, da habe ich einen Verhaspeler drin gehabt, den möchte ich gerne rausschneiden, und schneidest da halt raus. Du brauchst jetzt nicht mehr großartig nochmal die ganze Episode zu hören, es geht damit auch. Aber das ist auch für mich nur ein kleines Werkzeug. Das benutze ich noch nicht so effizient. Das, was ich allerdings mache, ist dieses Transkript benutzen. Ich nehme mir dieses Transkript dann halt runter und habe mir bei ChatGPT Plus, also bei dem Bezahlservice, wo man die 20 € generieren, bezahlen muss, ein Custom GPT gebaut. Und dieses Custom GPT ist ja nichts anderes wie: Wir können uns ein Set von Informationen mit einer eigenen Knowledge Base, mit eigenen Wissensdatenbanken, mit eigenen gefütterten Informationen in meiner Tonalität und so etwas alles, einen eigenen Sprachroboter trainieren, einen eigenen GPT trainieren, der genau das tut, was ich von ihm erwarte, weil ich ihm diese Anweisungen schon vorher gegeben habe und mit diesen Anweisungen halt weiterarbeiten kann. Und so gehe ich hin, dass ich das Transkript dann in diesen Custom GPT einsetze und daraus bestimmte Informationen auf Basis meiner erwarteten Struktur bekomme. Wie zum Beispiel Vorschläge für Headlines, einen Vorschlag für LinkedIn-Post, Vorschläge für eine Zusammenfassung, Vorschläge für eine Meta-Description, für die HTML-Beschreibung und sowas, ne? Und da kriege ich ein ganzes Set an Informationen zurück. Das ist nur die textliche Vorarbeit. Ja? Ich muss also nicht mehr auf einem weißen Papier anfangen, sondern ich bekomme schon eine Idee dafür und kann dann auf Basis dieser Idee einfach weiterarbeiten. Und das ist für mich ein immenser Vorteil in dieser Textarbeit rund um meinen Podcast. Also das scheint mir ja auch einer der wesentlichen Punkte vom KI-Einsatz zu sein oder vom Einsatz für generative KI, nach dem, wovon wir jetzt reden. Aber vor allem im Textbereich stelle ich sehr häufig fest, dass dieser Anspruch, ja, ich schmeiß jetzt der KI ein paar Stichwörter hin und dann macht die da irgendwie, dann macht die da irgendwie in Anführungszeichen die ganze Arbeit und die schmeiße ich dann online, dass das ja nicht das Gelbe vom Ei ist. Also ich mache das natürlich durchaus auch spaßeshalber mit meinen Podcasts, dass ich auch ich habe so ein Tool, ich habe es schon erzählt, Harp AI. Das ist auch kostenlos, wobei ich glaube, man hat da irgendwie 2 Credits oder ich habe da 2 Video-Summaries die Woche, das reicht mir normalerweise. Und der nimmt das Transkript von YouTube, da muss man halt immer warten, bis YouTube das erstellt hat. Also das ist das, was dein Tool sozusagen eben das kostenpflichtige Tool eben sofort macht. Und dann sage ich, hier, mach mir eine Zusammenfassung. Der macht mir auch eine Zusammenfassung mit Zeitcodes, aber nicht eben zwingend Zeitstamps. Ich weiß nicht, ob man das da irgendwie konvertieren könnte, ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Und ich nehme das Ding in der Tat und schmeiße es 1:1 online, auch ohne das groß anzugucken. Ja, und zwar durchaus nicht unabsichtlich, sondern auch zu Dokumentationszwecken. Ich schreibe oft oben drüber AI Summary, ja, und dann kommt das Ding und das dient eigentlich eher der Frage, und das ist aber, glaube ich, inzwischen längst schon der Fall, dass Google sowieso Audiodateien indexiert. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Bei YouTube natürlich auf jeden Fall, weil es ja die Transkripte hat. Aber wenn ich das natürlich in meinen Blog schmeiße, habe ich einen sehr, sehr langen, einen verhältnismäßig langen, wie heißt es, Pod-Dingsbums, Zusammenfassung halt. Ich habe halt die Chance, dass die Leute über Google, wenn sie eine Kombination aus 2 oder 3 Worten, ne, wenn es einer reinschreibt, Riverside, ChatGPT, irgendwas, ja, dann würde er auf dieses Transkript eben eventuell stoßen. Ja. Also damit kriege ich das auch hin, aber im Normalfall, wenn ich jetzt wirklich in meiner normalen Arbeit solche KI-Tools nutze, stelle ich fest, dass es immer eine sehr, sehr gute Idee ist, die Texte nochmal zu lesen, egal ob es Übersetzungen sind oder irgendwas anderes. Weil das manchmal nur, sagen wir mal, geschmackstechnisch irgendwas anderes macht, als ich es gerne hätte. Aber manchmal sind Sachen auch faktisch falsch. Ja, also wenn man Text hat, der vielleicht ein bisschen verschachtelt ist oder ein Einsprengsel hat, dann vermatscht er das manchmal mit dem Außenrum und nachher steht genau das Gegenteil von dem da, was man eigentlich sagen wollte. Und das ist keine gute Idee. Also generell dieser Anspruch, Genau. diese KI-Tools machen meine Arbeit, das ist nicht wirklich der Fall. Aber so wie du eben sagst, man fängt nicht auf dem weißen Blatt an und hat schon mal was, was man dann mit seinem Know-how und mit seiner Idee, wo es hingehen soll, dann optimieren kann. Exakt. Das ist das, so wie ich es auch einsetze und wie ich da draußen auch empfehle, sowas einzusetzen. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele gute Tools. Und so wie du gerade sagst, du musst gar nicht auf dieses YouTube-Transkript warten. Riverside hat Ja. unter riverside.fm/transcriptions Ja. eine Möglichkeit, wo du jederzeit dein Video- und Audio-File hochladen kannst, ohne Anmeldung, ohne zu bezahlen. Das ist Ah, okay, kostenfrei. ja. Ja, Ah da ja, kannst stimmt, du das hatte ich einfach. mir auch notiert, ja, genau. Ja, und da bekommst du dein Transkript dann. Ja, das ist schön, ist ein zusätzlicher Service, ist eine Möglichkeit für alle diejenigen, die eben nicht diese Bezahlversion nutzen oder eben nicht darauf warten wollen, dass YouTube endlich dieses Finder freigibt, was natürlich einfach nur ein Zeitgewinn wäre. Aber grundsätzlich, ja, auf dem weißen Blatt Papier anzufangen, ist halt unter Umständen in der heutigen Zeit nicht so effizient. Also, wenn wir einen Vorbereiteten, eine Idee eines Textes schon haben, auf Basis dessen, was wir haben wollen, also mit diesem Custom GPT, mit unseren eigenen Prompts, mit unserem trainierten GPT, ist es dann tatsächlich etwas, was uns helfen kann. Und das ist in der Tat der Fall, ja. Ich war am Wochenende, am vergangenen Wochenende war das Podcamp, Oh das ja, erzähl vom Podcamp. Super. ja, das Barcamp für Podcaster in Essen im Unperfekthaus. Es war wirklich nett, charmant, erneut in einer Gruppe von, ich bin mir nicht ganz sicher, 45 Personen oder so waren am Samstag da, am Sonntag ein paar weniger. Eine recht volle Sessionboards, aber da haben wir auch unter anderem in der letzten Session am Sonntag über das Thema Generative AI in Bezug auf Podcasts geredet. Ein paar Tools vorgestellt und auch die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und tatsächlich mittlerweile die meisten beschäftigen sich eben mit diesem effizienten Erstellen von Texten rundherum. Ja? Am liebsten würden wir Podcaster ja einfach nur labern. Ne? Am liebsten Ja, würden also wir wenn hier wir rein schreiben und es wollten, geht würden wir gar ja nicht nicht groß. Podcast. Ne? So Wenn ist wir es. schreiben wollten, würden wir ja nicht Podcasten. So ist es. Ja. Und am liebsten wollen wir nur eben reden und uns mit diesem ganzen Drumherum nicht so unbedingt gerne zu lange aufhalten oder zumindest nicht länger als nötig. Also versuchen wir irgendwie ein bisschen Kraft da reinzustecken, um es uns einfacher zu machen. Und da gibt es wirklich viele tolle Tools. Jasper AI zum Beispiel, ja, was so ähnlich einen Text generieren kann und manchmal sogar besser als GPT oder ChatGPT. Tolle Möglichkeiten oder Cast Magic, ja, was ein kostenpflichtiger Dienst ist, wo du deine Datei hochlädst und du eben automatisch schon diese Prompts mit da drin hast, die du dann auf deinem Gutdünken noch ein bisschen verbessern kannst und da noch ein bisschen mehr Individualität mit reinbringen kannst, aber wo du halt schon jede Menge Möglichkeiten unterschiedlicher Textfragmente hinten rausbekommst, einfach nach dem Upload und auf einem einfachen Klick in den unterschiedlichsten Formen, was ich wirklich großartig finde. Ich habe es lange nicht mehr gesehen und habe es jetzt am Wochenende wieder neu gesehen und muss mich damit mal wieder ein bisschen intensiver beschäftigen, weil es wirklich eine tolle Möglichkeit ist, ja. Und aber auch im Bereich der Tonentwicklung oder der Tonverbesserung gibt es mittlerweile eben echt tolle Tools. Ne? Es gibt dieses Enhanced Speech von Adobe, was bei Adobe Podcast mit dranhängt. Das ist auch kostenfrei ein Online-Service, wo ich über die Browseroberfläche eine Audiodatei hochladen kann und ich dann eine Tonverbesserung on the fly bekommen kann. Ja, Hintergrundgeräusche rausfiltern, Rauschen ein bisschen kleiner machen und sowas. Und das ist schon echt nett. Und da gibt es eben viele zusätzliche Services, die uns sowas mittlerweile wahrscheinlich auch meistens eher limitiert. Ja, im Zugriff, weil man die Dienste natürlich verkaufen möchte, was ja auch akzeptabel ist und was vollkommen logisch ist, aber wo uns solche Dienste viel, viel kleinteilige Arbeit abnehmen können. Ja? Ich Oder kriege ja auch diese, also beides hatte ich mir, glaube ich, in der Tat auch sowohl Riverside, diese Free-Dingsbums und das Enhanced Speech, das hast du auch bei unserem Treffen gesagt. Ich hatte es mir beides aufgeschrieben und es ist jetzt, glaube ich, ne, es war Anfang März, ne, wo wir uns getroffen haben. Und jetzt ist der 25. und ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, ich werde mal diese shame on you. Audiodatei. Shame on me, ja. Dir war noch weniger langweilig als mir. Aber ich werd mal schauen, liebe Leute, gebt mal Rückmeldung dann. Ich werde mal schauen, dass ich die Audiodatei hiervon, also die Podcast-Version, die werde ich mal durch das Enhanced Speech jagen und mal gucken, ob mir dann und werde mal auch die beiden Dinge zumindest hörtechnisch vergleichen. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so audiophil, dass ja, also ich will auch nicht zu audiophil werden, weil sonst. Das Schöne bei Enhanced Speech ist, du kriegst einen Schieberegler und du kannst dir den Ah ja. Unterschied direkt anhören und der Okay, ist ja. wirklich immens unter Ja. Umständen. Also musst du natürlich auch vorsichtig sein, weil sonst schiebst du Dinge an die Seite, die du eigentlich hättest drin haben wollen. Ja. Aber auch ein anderes Tool zum Beispiel, was ich neu Ja. kennengelernt habe, das kannte ich vorher noch nicht, resound.fm, wo ich die Möglichkeit habe, unter anderem nicht nur zu schneiden, wo mir Schnitte empfohlen werden, wie zum Beispiel Amps und Ums und sowas, die ich dann rausnehmen könnte, sondern wo ich sogar Worte ersetzen kann auf Basis von Voice Cloning. Also wenn du dich zum Beispiel versprichst in Okay. einem Wort, kannst du mit Hilfe der dort gelernten Stimme ein anderes Wort, was du per Text eingibst, wieder ergänzen lassen. Und das stellen wir uns jetzt noch real-time so eine halbe Sekunde Ist so. verzögert vor, dann hätten Trump und Biden beide kein Problem mehr. Ja, also natürlich gibt es mittlerweile auch diese Möglichkeiten, dass du eben auf Basis deiner trainierten Stimme ganze Podcasts auf Ja. Basis von Text erstellen lassen kannst. Ja. Gibt es da ebenfalls, auch das kann das. Aber dieses Wort ersetzen finde ich total spannend, weil Ja, es weil man eben. sich da natürlich viel Zeit spart. Sowohl beim Aufnehmen, wenn jetzt sich einer verspricht, kann man sagen, lass, machen wir, ja, oder so. Es hat natürlich auch, ich habe natürlich auch gerade schon ja, wie soll man sagen, an die Missbrauchsmöglichkeiten davon gedacht, ne? Weil inzwischen muss man ja wirklich sagen, alles, was, ja, alles, eigentlich inzwischen, es ist eigentlich egal, ob du es digital oder analog siehst. Ja, es ist alles, ja, analog kann es auch eine optische Täuschung sein oder sowas. Oder die ganzen Zauberer, die machen das ja so, ja. Aber auch Dinge, die du, wo du eigentlich denkst, ja, ich habe es doch gesehen oder ich habe es doch gehört, da muss man inzwischen sagen, naja, grün wie blau, ne? Also es gibt eigentlich keine Inhalte mehr, denen du wirklich vertrauen kannst. Da ist halt die Frage, also lass uns mal kurz ins Philosophische abgleiten. Wo soll das noch enden? Ja, also wo führt das hin? Und hast du irgendwelche Ideen, wie man das wieder einfangen kann oder noch einfangen kann? Ich glaube, die Büchse der Pandora ist schlicht und ergreifend geöffnet. Und ich, also sowohl die guten Vorteile, die dabei natürlich nutzbar sind, und ich beschäftige mich lieber mit der weißen Seite und mit der weißen Magie anstatt mit der schwarzen. Aber wenn ich die Vorteile dabei sehe, die sich daraus alle ergeben, dann bin ich sehr überzeugt davon, dass das toll ist. Auf der anderen Seite natürlich ein vorsichtiger, ein reglementierter, ein regulierter Umgang damit. Das ist schon etwas, was wir natürlich weiter vorantreiben müssen, allein aus moralischer und ethischer Sicht. Das Problem ist nur, solche Regeln und Reglemente und Restriktionen und so etwas werden eben nicht für die guten Jungs gemacht. Ich wollte sagen, ne, du kannst auch ein Bild, kannst du ein Wasserzeichen oder auch so ein Ding unten in die Ecke machen, AI-generated, ja, und dann schneidet einer das Bild und schneidet die Ecke halt raus oder ersetzt das, was da war, mit einem KI-Hintergrund und dann ist es halt wieder, dann siehst du es halt nicht mehr. Und eine Audiodatei kann ich mir jetzt relativ schwer vorstellen. Klar kann man da irgendwie unsichtbar was einbauen, aber alles, was du einbauen kannst, kannst du halt auch rausfiltern, ne? Weil sonst, ja. Ja, es gibt mittlerweile ja schon gerade, was so das Thema Artwork und Fotos und so etwas angeht, gibt es ja tolle Bestrebungen, um zumindest das automatische Auslesen zum Beispiel zu verhindern. Ja, und gibt tolle Tools, die auch beim Barcamp Ruhr letztes Wochenende war einer der Fotografen oder ein Fotograf hat eine Session dazu gehalten, mit welchen Tools du im Grunde das Bild zerstören kannst im Hintergrund für die Nutzung durch Generative AI, also für das Lernen. Wenn also auf dem Bild eine Katze ist, dann könntest du rein theoretisch im Hintergrund erzeugen, dass das Bild ein Hund ist, im Hintergrund die Information mitgeben und AI würde konstruieren, oder ist ein Bild mit einem Hund, ist aber eine Katze, und damit ist sie ja eigentlich unbrauchbar Aber die für die KI merkt weit. das gar nicht. Nee, die Katze merkt das nicht. Aber tatsächlich in der Erstellung wäre es dann halt so, wenn ich mir demnächst ein Bild von einer Katze erstellen lasse und da ist dauernd ein Hund drauf, ist natürlich auch nicht gut. Das heißt, die Menschen würden es dann nicht richtig nutzen. Die AI wäre an dieser Stelle nicht richtig trainiert und der Effekt wäre verpufft. Ja, das sind Bestrebungen, die kann ich natürlich nachvollziehen. Aber das, was du ja, wo du eher darauf hin willst, ist dieser Missbrauch, der da draußen unter Umständen von Menschen nicht mehr gesehen werden kann. Ist es ein generativ erstelltes Konstrukt oder ist es eben etwas, was ein Mensch erstellt hat? Kann ich mich auf diese Information, auf dieser Sache verlassen? Und auch da bin ich ein bisschen hin und her gerissen und zwiegespalten. Ja, also wenn der Mehrwert für die Menschen da ist und wenn es einen guten Zweck hat, dann ist es mir eigentlich echt Latte. Dann ist mir das egal, ja. Ob das ein Bild ist, wo du in 8 Stunden lang mit Photoshop dieses Bild gebaut hast oder ob du es innerhalb von 10 Minuten mit Midjourney erstellt hast. Das ist mir erstmal dann an dieser Stelle tatsächlich egal. Ob ich das unbedingt kennzeichnen muss, weiß ich nicht. Also, ja. Sobald Copyrights verletzt sind und so, dann bin ich wieder vollständig dafür, ob es für die Menschen tatsächlich einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob dieses Bild eben so entstanden ist, wie ich gerade skizziert habe, oder über Midjourney. Das wird den meisten Menschen schlicht egal sein. Für die rechtliche Komponente bin ich aber vollkommen dafür. Also mit dem Wasserzeichen, auch mit der deutlichen Sichtbarkeit wegen mir. Alles in Ordnung. Es macht für mich aber keinen Unterschied. Ja, das ist das, was ich damit meine. Bei Audiodateien ist es für mich auch schwierig. Ja. Wie soll ich das machen in der Zukunft? Wenn ich meine Stimme klone und ich mit meiner Stimme einen Podcast synthetisch erstellen lasse auf Basis meines Textes, dann ist das immer noch dasselbe für mich. Ja, als ob ich ihn selber einspreche. Das ist für mich kein großer Unterschied. Und da muss dann aus meiner Sicht auch nicht mehr dieses Konstrukt hinein, dass ich unbedingt sagen muss, dass es mit irgendetwas entstanden ist. Ich schreibe sonst ja auch nicht meine ganzen Werkzeuge mit drauf. Und dieser Einsatz für mich an vielen Stellen ist generative KI ein Werkzeug. Und wenn ich Also man jetzt. schreibt auch so nicht drauf, ich aus diesem Podcast Ja, wurden eben. 28 S entfernt. Ja? Ja. So. Ja, oder eben auch nicht, mit welchem Tool habe ich eigentlich aufgenommen jedes Mal und welches Mikro habe ich eingesetzt und welches Mischpult habe ich eingesetzt und am liebsten noch das Kabel. Das sind für mich genauso Werkzeuge wie diese Das Software. Problem entsteht ja an der Stelle, wo ich einen Podcast aufnehme mit deiner Stimme oder jemand anders, ne? Oder wo ein Podcast mit deiner Stimme aufgenommen wird, wo du irgendwas sagst, was du nie sagen würdest. Ja, So aber wenn du mag das machst. Handball viel lieber als Fußball oder sowas. Ja, aber wenn du das machst, dann hast du ja schon, dann ist das in den meisten Fällen nicht unter der wohltuenden Absicht. Ja, und dann hältst du dich da sowieso nicht an Regeln. Also Das ist klar, ja. wenn dein moralischer Kompass schon im Eimer ist, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht die Nutzung einer rechtlichen Instanz wie einem Wasserzeichen oder sonst irgendetwas folgen. Gut, das ist dieses Argument, so nach dem Motto, wenn man jetzt mal über Waffenkontrolle redet, ne, die Bösen haben dann immer Waffen, nur die Guten haben dann keine mehr, wenn es verboten ist. Und hier wäre es auch so. Ich meine, die Frage ist, was für ein Schaden entsteht bei denen, die es wohlwollend einsetzen, wenn sie einen Stempel dran machen? Und halt überall, wo der Stempel nicht sehr gut, klar, die Bösen machen den Stempel auch dran, beziehungsweise sagen auch, nee, kein KI-Einsatz. Ja? Also ich denke halt, wie entscheiden wir noch, ob etwas, was wir sehen, authentisch ist oder nicht? Na? Also Gute Frage. das ist der Knackpunkt. Und irgendwann muss man wahrscheinlich sagen, gar nicht. Ja, also anders gesagt, es hängt dann davon ab, ob wir der Quelle vertrauen oder nicht. Ja, und dieses Vertrauen wird wahrscheinlich immer schwieriger. Also ja, ich denke, das wird wahrscheinlich genau diesen Weg nehmen, den du gerade aufgezeigt hast. Also allein dessen. Aufgrund dessen, dass wir natürlich die Vielzahl der Informationen heute nicht mehr kontrollieren können. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, das irgendwie einzufangen. Jeder ist in der Lage, Informationen aufzubauen, zu erstellen, zu distributieren, an die Menschen da draußen zu bringen. Ja. Jeder ist in der Lage, mit relativ wenig Mitteln, mit einfachen Infrastrukturen das Internet mit solchen Informationen zu schwemmen. Jetzt wird es noch einfacher, dadurch, dass uns Tools zur Verfügung stehen, die wir früher eben nicht so unbedingt hatten. Ja, mit wenigen Mausklicks erstellen wir Videos, die vor Jahren ein Spezialwissen benötigt hätten. Ja. Und damit steht das natürlich allen offen. Und die Frage ist eher, müssen wir, oder für mich ist eher die Frage, weil du eben auf diese Philosophie abdriften wolltest, natürlich der philosophische Teil dabei, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob wir nicht Moralinstanzen nachschärfen müssen, ob wir Dinge wie Medienkompetenz nicht noch deutlicher nach vorne tragen müssen. Ich meine, wir reden seit Ewigkeiten darüber, dass Medienkompetenzen vielleicht schon in Schulen früher angefangen werden müssen zu vermitteln und dass hier ein stärkerer Ausbau von Medienkompetenzen bei jungen Menschen schon greifen muss, damit sie vorbereitet sind auf diese Welt, die da draußen auf sie wartet. Problem ist aber auch die Älteren haben heute das Problem mangelnder Medienkompetenz. Ja. Ich meine gelesen zu haben, da gab es irgendwelche Studien, dass eher die Älteren drauf reinfallen, also eher was weiß ich, Digital Immigrants als die Digital Natives, weil die Digital Natives von Anfang an wissen, dass das kitzlig ist. Jetzt meine Generation und deine Generation, die wir recht früh im Internet waren, wir wussten eigentlich immer, dass der Administrator im Zweifelsfall unsere E-Mail lesen kann. Ne? Also wenn du in früheren Mailboxen unterwegs warst, da war überhaupt nichts verschlüsselt oder im Usenet wir wussten eigentlich, der Mail-Administrator kann meine Mail lesen. Jetzt ist es im Zweifelsfall nicht mehr zwingend so, weil das entsprechend verschlüsselt ist. Man sieht nur noch von an und den Betreff, ja, der ist unverschlüsselt, aber alles andere ist verschlüsselt. Also ich meine, ich war ja mal in meinem frühen Leben Deutschlehrer und es ist schon so, dass, also immer sagen immer die Leute, ja, wir müssen Medienkompetenz vermitteln, sage ich, ja, die Fächer heißen Gemeinschaftskunde und Deutsch, da wird das gemacht, ja, ich brauche jetzt nicht ein extra Fach Internet, sage ich jetzt mal. Ich brauche natürlich dort Leute, die entsprechend das Know-how auch haben, ja, also dass sie dann vermitteln können und den Aber Leuten. Gemeinschaftskunde und Deutsch reicht heute nie aus. Das tut mir echt leid. Also da bin ich anderer Meinung. Na gut, Also also da. wenn du halt selber mal, also es kommen ja auch Leute von zum Beispiel von den Medien, also in der Regel von der Zeitung an die Schule, die können ausgefragt werden und die erklären ja auch, wie solche Nachrichten zustande kommen, ne? Und dann Ja, aber musst du jetzt natürlich. zeig mir mal 10 Menschen aus dem Tages-, Zeitungs-, Aspekten und aus dem Tageszeitungsbereich, der den jungen Menschen heute den Unterschied zwischen einer wirklich vertrauensvollen Quelle im Internet erklären kann. Also Ja, schwierig. die Ja. reißen TikTok auf, verbringen dort Stunden, werden damit Sachen geflutet, die sie dann unter Umständen eben glauben, Ja. ohne sie gegenprüfen zu können. Und Ja. dieses Ich habe ja umgekehrt früher, jetzt schon länger nicht mehr, ich habe ja umgekehrt Journalisten geschult, um denen zu zeigen, wie sie erkennen können, dass ein Wikipedia-Eintrag eventuell fishy sein könnte. Ne? Die kannten zum Großteil die Diskussionsseite nicht, obwohl die ja sehr prominent verlinkt ist. Und sie kannten auch die History-Seite nicht, obwohl die genauso offensichtlich verlinkt ist. Ja? Oder eine Geschichtslehrerin hatte mal zu mir gesagt, ja, in der Wikipedia ist so viel falsch. Dann sage ich, ja, dann korrigier's doch, sagt sie, wie, das kann man korrigieren. Ja? Wo ich dann gesagt habe, okay, ja. Also das ist, da fehlt's, glaube ich, zum Teil in der Tat. Also die Fächer gibt es, aber so wie ich sagte, es fehlt bei den Lehrenden und natürlich vielleicht auch bei den Journalistinnen und Journalisten, die da an die Schule kommen. Oder wir waren dann als Schüler, ich war mit meinen Schülern dann in der Redaktion. Das ist natürlich noch cooler, ja, weil du dann siehst, wo die arbeiten und wie das entsteht. Ja, Also aber die Schnittstellen gibt es, aber das Know-how ist halt insofern schwierig, als ich das, und das wissen wir beide ja leider nur zu gut, Das Know-how multipliziert sich ja täglich. Ja, und dann kommt noch die gesellschaftliche Sache dazu. Ne? Ich meine, es gibt heute sehr viel Misstrauen auch in seriöse Quellen. Ja, also du kennst es selber, wir brauchen nur das Internet aufmachen, guck dir in diversen Kommentarspalten um. Die Menschen, ist egal, wie seriös die Quelle ist, egal, wie seriös darüber benachrichtigt wird, ist egal, wie klar und deutlich. Menschen glauben oftmals schlicht und ergreifend nicht mehr dran, aus welchen Gründen auch immer. Also, ich schüttle auch immer wieder mit dem Kopf, ich kann das nicht verstehen, ja, dass man tatsächlich so ein Grunderschüttern hat, was die Seriosität der klaren Medien angeht. Und wenn ich, ja, ich verstehe manchmal die Erwartung daran auch nicht, ehrlicherweise. Aber wir driften komplett vom Thema ab. Inwiefern erwarten? Ja, weiß ich Also, nicht. Also, ja, die Erwartung oftmals, ne, dass eben auch von seriösen Medien keine Fehler gemacht werden dürfen. Diese okay, Erwartung ja. haben wir dann ja sehr häufig. Und wenn es dann doch mal dazu kommt, dass eben seriöse Medien einen Fehler machen, was total normal ist, weil da eben auch Menschen leben, dann gibt es so ein Grunderschüttern in die vertrauensvolle, seriöse Berichterstattung. Und dann wird es immer angezweifelt und das kennen wir alles heute unter diesem ganzen Lügenpresse-Gedönse und diese ganzen Idiotie, die da drumrum mit Staatsmedien und Co. fällt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum, wie das passieren konnte, ehrlicherweise. Ich habe mich letztens in unserem Podcast mit Stanley Witte darüber unterhalten, zum Thema Journalismus. Und es ist auch echt schwer, einfach. Ja. Ja, also ich fand, also ich bin, und du kennst mich da gut genug, ich bin sehr, sehr weit entfernt von diesen Lügenpresse-Geschichten. Aber ich sage immer, es gibt zwei Dinge, die sehr, sehr lehrreich sind. Das eine ist, wenn die Zeitung mal über dich schreibt, auf der einen Seite. Und das andere ist, wenn du in der Zeitung einen Beitrag veröffentlichst. Und beim ersten ist es mir passiert, ich bin irgendwie interviewt, oder ja, die haben Artikel über mich geschrieben. Ich sagte, ja, USA, mein Roommate, ja, das war voll der Computercrack und war halt genauso, wie man sich den vorstellt, nämlich hat dauernd Pizza gegessen und hatte Pickel und war halt ein bisschen dick. Und aus irgendeinem Grund hat die daraus ungewaschen gemacht, ne? Und ich weiß nicht, wie sie auf den Ast kam, ne? Weil wer amerikanische Colleges kennt, weiß, du bist da alles, nur nicht ungewaschen, weil du sitzt so nah aufeinander, dass da duscht jeder im Zweifelsfall zweimal am Tag. Ja? Und das andere ist, dass ich natürlich eine Weile auch mein Geld als Journalist verdient habe. Und dann plötzlich entweder in der Headline oder in der Bildunterschrift jemand was schreibt, was dem Text, den du geschrieben und geliefert hast, zu 100% widerspricht. Ja? Also da gab es einen, was war das, der Kriegstanz, das war so eine Schüleraufführung, Kriegstanz der Neandertaler oder irgendwie sowas. Und der Friedenstanz der Südseemädchen und daraus wurde der Kriegstanz der Südseemädchen, was nun absolut auch in sich bisschen strange ist, ja. Und wo ich dann gesagt habe, die Leute müssen denken, ich wäre besoffen gewesen, als ich da mitgeschrieben habe, ja, weil das kann ja eigentlich nicht sein. Aber das hat ja natürlich nicht aus Böswillen gemacht, sondern so wie du sagst, das war einfach eine Fehlleistung. Der hat dann ganz schnell da irgendwas aus dem Text rausgezupft und das war halt Schäps, ja, das war halt schief. Und das muss gar kein Böswillen sein, aber dieses Hinterfragen von Institutionen, nennen wir es mal, jeglicher Art, sei es die Regierung, sei es, also natürlich soll die hinterfragt werden, sei es die Medien, die sollen auch hinterfragt werden und so weiter. Aber dieses grundsätzliche, sag, die sind alle doof, die sind alle böswillig, da sehe ich in der Tat Probleme. Ja, Was früher denkst gab es du das. so um das? Ja? Früher gab es das ja mal. Ne? Ich meine, Journalismus wurde immer als vierte Macht im Staat angesehen. Und ich denke, diese Sichtweise ist unter Umständen tatsächlich mittlerweile nicht nur in Gefahr, sondern überholt. Da bin ich jetzt wirklich auf der Tangente. Ich versuche es mal ganz knapp. Ja? Also es gab mal eine Journalistin, die Trump gefragt hat, warum er immer so gegen die Journalisten wettert und warum der ständig ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellt an Stellen, wo die überhaupt nicht in Frage steht. Dann hat er gesagt, naja, Wenn ihr mal wirklich was gegen mich in der Hand habt, also sinngemäß, dann muss ich sicher gehen können, dass euch keiner mehr glaubt. Ja. Und ich glaube, das ist der Hintergrund von diesen ganzen Angriffen, dass man eben weil der Journalismus oder die Medien die vierte Säule der Demokratie sind, also neben Legislative, Jurisdiktion und Verwaltung, man muss genau diese Institutionen in Frage stellen, und da kommt der ganze Impfkram und alles mit rein und die flache Erde und alles Mögliche. Ja, genau. Also man muss diese Institutionen in Frage stellen, damit man, wenn man in Anführungszeichen irgendwann an die Macht will, dass dann jeder sagt, ja, das, was in der Zeitung steht, dass das Nazis sind, das, ja, aber also das ist meine These dahinter, und ich glaube, die ist durchaus, also die kommt nicht aus der Luft, sondern die ist, ja, das ist Strategie. Ja, leider. Lass uns, also ich sehe, dass wir uns da einig sind. Also das ist eben genau das Problem. Lass uns mal zum Abschluss noch sagen, so vielleicht so zwiegespalten die Frage. Einerseits, was an KI-Tools, lass mich da mal noch kurze Klammer machen. Also ich kriege ständig Newsletter, die 12 neuesten Tools. Also ich krieg echt Pickel inzwischen, weil ich denke, ich will nicht 12 Tools, ne? Sondern ich will halt. Ja, genau. Aber das auch nur als Klammer. Aber wie auch immer, also was denkst du, was würdest du gerade denn machen? Vielleicht, liebe Leute, ihr hört das und ihr seht das und was auch immer, schreibt Thorsten das dann in die Kommentare, wenn es das Tool schon gibt. Gibt's irgendwas, was du gern tun würdest, wo dir noch das passende Tool fehlt? Sei es KI oder sei es ein anderes. Nein. Nein, also du bist wunschlos glücklich. Das ist doch wahr. Liebe Leute, ja, geht in die YouTube-Version, guckt euch einen, so muss man sich einen glücklichen Menschen vorstellen, um hier Camus zu zitieren. Um die Frage ein wenig auszuweiten, beziehungsweise die Antwort ein bisschen auszuweiten. Also tatsächlich, ja, es gibt im Moment wirklich wahnsinnig viele Tools, die viele Kleinigkeiten in meinem Tagesablauf netter machen. Ja, und diese Kombination an Tools, die im Moment da ist, hab ich so verkettet, dass sie für mich einen guten Umstand ergeben. Sicherlich gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass viele dieser kleinen Insellösungen, die ich im Moment noch habe, mal zu einem großen Konstrukt in einem einzigen Tool zusammenfinden. Und dieses Zusammenfinden, tatsächlich im Moment die meisten Chancen für mich persönlich, weil es meinen Arbeitsablauf eben hier trifft, hätte so ein Tool wie eben Riverside. Ja, also weil ich hier in Zukunft vielleicht noch besser schneiden kann. Vielleicht kann ich das auch schon. Vielleicht habe ich mich noch nicht so tief eingegraben in die Schnittkombination, weil ich mit Adobe Audition schneide. Vielleicht gibt es noch bessere Entwicklungen im Rahmen der Filter und der Tonüberarbeitung und so etwas. Das mache ich im Moment auch mit einem anderen Tool. Aber diese textliche Unterstützung, die mir das halt mit Transkriptionen und mit Ausschnitten und Audiogrammen und mit Captions und so weiter jetzt schon liefert, das zeigt eigentlich alles dahin, dass die, wenn die sich weiterentwickeln, auch diese ganzen anderen Wünsche und diese ganzen anderen Möglichkeiten, die so ein typischer Podcaster eben braucht, vielleicht neu integrieren. Es wird aber nie so dieses vollumfängliche Allzweckwerkzeug werden, glaube ich, weil dafür die Ansprüche der unterschiedlichen Nutzenden und die Möglichkeiten, die jeder einzelne von uns braucht, oftmals viel zu individuell sind. Ja, und in dieser Kombination, dass ich mir mit einem Custom GPT oder mit Gemini Advanced oder so etwas Dinge bauen kann, die dann wiederum meine individuellen Bedürfnisse befriedigen, sind dann an der Stelle tatsächlich für mich diese Kombination aus einer Kette von unterschiedlichen Tools, die es für mich hervorragend macht. Und in diesem Sinne brauche ich aktuell kein weiteres Tool. Also da warte ich im Moment auch auf nichts, was mir noch eine größere Lösung verschafft. Gucke mal, vielleicht, wenn neue Tools kommen, die sich dafür nutzen lassen, dann wird es mit Sicherheit wieder ein Ausprobieren sein. Und ich kriege wahrscheinlich die gleichen Newsletter wie du auch und mache mich da natürlich immer schlau und horche bei bestimmten Stichworten auf. und gucke da ein bisschen intensiver hin. Und von daher, nee, ich warte auf kein Tool. Ich wünsche mir auch aktuell nicht unbedingt irgendetwas. Ich freue mich darauf, dass es da draußen auch weitergeht. Bin allerdings auch, was das Ausprobieren angeht, im Moment ein bisschen müde, weil es eben so viele gibt, die sich in Ja. vielen Bereichen einfach gleichen. Ich spare mir mal die zweite Hälfte der Frage, die wäre die Frage gewesen, so wo geht das mit der KI hin? Mir ist heute, also ich habe vor ein paar Tagen ein Tool entdeckt, ich habe es noch nicht wirklich genutzt, und zwar heißt es Typing Mind, typingmind.com. Da kann man sich irgendwie kostenlos registrieren. Man kann da auch was bezahlen. Das ist mal wieder so ein Ding. Und da kann ich sozusagen irgendwie ChatGPT-4 und Claude 3 und Claude, da gibt es drei Varianten davon, und Turbo und Vision und also alle anderen Sachen integrieren. Das ist das eine. Das finde ich eigentlich schon witzig, aber ich fände es cooler, wenn es mir egal wäre. Also es sollte mir egal sein, was der für ein Modell nimmt, sondern dass der mir für den Prompt, den ich schreibe, dass der das richtige Modell aussucht. So wie momentan es ja so ist, dass es ja wohl, also es war ja die Idee, dass es Prompt-Ingenieure gibt, und dann gab es ja die Prompts, also die Prompts, die uns helfen, Prompts zu optimieren. Und dann hat auch Sascha Lobo, von dem habe ich das als erstes gehört, der sagt, wir brauchen den Prompt-Engineer. Und den brauchen wir ja jetzt schon nicht mehr, weil die Prompts ja von den Tools schon optimiert werden. Also wenn ich sage, mal mir eine Giraffe, dann sagt der halt, ja, mal mir eine Giraffe mit Afrika im Hintergrund und weiß der Geier im Sonnenuntergang oder irgendwas. Ja, also der spezifiziert das dann schon näher. Und so würde ich mir eigentlich ein Tool wünschen. Also anders gesagt, ich will eigentlich ein Google für KI haben. Ich möchte einfach nur einen Schlitz haben. Da schreibe ich rein, was ich brauche, und dann soll der mir die Tool-Kombination, ja, also dann soll er für diese Art Bild, die ich haben will, den richtigen Bildgenerator aussuchen, oder für die Art Text den richtigen Textgenerator aussuchen. Das fände ich praktisch, weil diese momentane Toolschwelle, also Futurepedia.ai, glaube ich, ne, ist es? Moment, Futurepedia, ja, Futurepedia, nee, das ist jetzt was anderes, ne, Future. Ja. Futurepedia.io, ich wusste, es ist nicht AI. Futurepedia.io, also alle, denen KI-Tools noch fehlen, da werdet ihr im Sekundentakt mit neuen Tools beworfen, und ich meine im Sekundentakt. Aber genau das sehe ich momentan als Problem, weil ich sag mal, in 2 Jahren sollten da bitte nur noch, keine Ahnung, 2 Dutzend Tools oder so übrig sein, die Ja, vielleicht aber das ist, das machen können. ich glaube, das ist ein frommer Wunsch. Also es wird mit Wahrscheinlich, ja, Sicherheit. aber das ist wahrscheinlich wie mit den Browser Wars oder mit Ja, also VHS gegen Betamax oder so. ja, Irgendwann werden sich bestimmte Dinge, ja. da haben wir ja das Problem, dass die dahinterstehenden ihr eigenes Modell möglichst gewinnbringend verticken möchten und den Zugang dazu bringen. Natürlich wird es mit Sicherheit Tools geben, die in einer Oberfläche diese Anflanschung an die unterschiedlichen Systeme bringen werden, aber alle unter einen Hut zu kriegen. Das Nee, das wahrscheinlich nicht. wird schon schwierig. Ist wie Meine, mit allen anderen Tools da draußen leider auch, ne? Apple hat ja im Prinzip schon aufgegeben, in Anführungszeichen, weil sie gesagt haben, wir arbeiten jetzt mit Google zusammen an der Stelle. Ne? Also, und das ist wahrscheinlich auch schlau, nicht nochmal anzufangen, nochmal ein neues Ding aufzubauen, weil wir schon genügend Basismodelle eigentlich inzwischen haben. Und Ja. also je mehr die einzelnen, wenn es jetzt immer zwei, drei Basismodelle für ein Thema gibt, wenn die ordentlich ins Geld verdienen kommen, dann werden die Dinger immer besser. Wenn sich alle ständig kannibalisieren, dann halt wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, guck mal, dann bleiben aber nicht mehr viele übrig, ne? Ich meine, wenn wir es dann groß denken und vielleicht die anderen, die unterschiedlichen Konstrukte noch dazu denken, die da sind, Video, Bild, Ton, Text und sowas, dann haben wir die großen mit OpenAI, gute Kombination mit Microsoft, ne, Copilot und sowas, was da gedacht wird. Google und Apple, Facebook mit ihrem eigenen, beziehungsweise Meta mit ihren eigenen Systemen und eigenen Models und sowas. Nvidia, die ja ziemlich groß nach draußen treten mit vielen, vielen Sachen, die dabei für die Zukunft für uns auch tragend sein werden. Tja, und dann kommen die Kleinen. Naja. Da hast du Ja, deinen Zusammenschluss ja ist schon, ne? aufgekauft worden von Microsoft, ne? Ja. Also da, ich glaube, das Modell hieß irgendwie anders, das Tool hieß Pi. Also Ja. ich denke, dass jetzt die Shoppingphase losgeht und dass in der Tat die Voll. Großen die Kleinen aufkaufen und dann wird es davon abhängen, wer da gewinnt. Ja, und wie beim Fußballmarkt und sowas wird es so sein, dass viele Systeme auch einfach aufgekauft werden, um sie nicht weiterzuentwickeln. Der Ball ist rund, das Spiel geht 90 Minuten. In dem Fall hat man gesagt, dass wir, jetzt ist es doch eine Stunde geworden, sorry. Kein Problem. Aber ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir sehen Gerne. uns vielleicht beim Barcamp Bodensee, habe ich gehört. Da Es bist wird du in leider nichts. Planung. Ich bin leider raus. Ja, Siehst terminlich. raus? Ja, Schade. terminlich klappt es leider nicht. Ich krieg's nicht hin. Okay. Ich habe heute Morgen extra nochmal in den Kalender geguckt, um dir die schlechte Nachricht zu sagen. Dass es Ah, unbedingt live sein muss, ist natürlich doof, das ist aber dann sieht man einfach ja. I'm sorry. mein Abwehrlächeln, ja. Ja. Aber es ist ja nicht das letzte Barcamp Bodensee. Es gibt nächstes Jahr wieder eins. Ich kümmere mich gerade um die Terminfindung. Super, und wir sehen uns ja bestimmt in Berlin, oder? In Berlin sehen wir uns definitiv bei der Republika, genau. Who Gut. cares? We care. Ja, okay. Also, So I do. bis dann, liebe Leute. Lebt lange in den Frieden, möge der Saft mit euch sein. Bye bye.